Danach fragte David Jahwe, soll ich in eine der Städte Judas ziehen? Jahwe antwortete ihm, ja. Als sodann David fragte, wohin soll ich ziehen? Antwortete er, nach Hebron. So zog denn David dorthin samt seinen beiden Frauen, Ahinom aus Jezreel und Abigail, dem Weibe des Karmeliters Nabal. Ferner ließ David die Männer, die er bei sich hatte, je mit ihrer Familie hinaufziehen, und so wohnten sie in den Ortschaften um Hebron. Da kamen die Judäer und salbten David Gott zum König über das Haus Juda. Als man nun David hinterbrachte, die Männer von Jabes in Gilead haben Saul begraben. Da schickte David Gesandte zu den Männern von Jabes in Gilead mit der Botschaft, mögt ihr von Jahwe gesegnet werden, die ihr Saul, euren Herrn, diesen Liebesdienst erwiesen habt, ihn zu begraben. So möge denn Jahwe euch Liebe und Treue erweisen, aber auch ich will euch Gutes dafür erzeigen, dass ihr diese Sett getan habt. Aber nun seid unerschrocken und zeigt euch als wackere Männer. Denn Saul, euer Herr, ist tot, auch hat das Haus Juda mich zum König über sich gesalbt. Abner aber, der Sohn Ners, Sauls Feldherr, nahm Sauls Sohn Esbal, brachte ihn nach Mahanaim hinüber und machte ihn zum König über Gilead, über die von Aser, über Jezreel, Ephraim, Benjamin und das ganze Israel. 40 Jahre war Sauls Sohn Esbal alt, als er König über Israel wurde, und 2 Jahre regierte er, nur das Haus Juda hielt sich zu David. Die Zeit, welche David in Hebron König über das Haus Juda war, betrug im Ganzen 7 Jahre und 6 Monate. Abner aber, der Sohn Ners, marschierte mit den Untertanen Esbals, des Sohnes Sauls, von Mahanaim nach Gibeon. Ebenso rückte Job, der Sohn der Zeruja, mit den Untertanen Davids aus Hebron aus, so dass sie am Teiche von Gibeon mit jenen gegenseitig zusammentrafen. Die einen ließen sich diesseits, die anderen jenseits des Teiches nieder. Abner aber rief Job zu, die Leute sollen einmal in einem Kampfspiele vor uns auftreten. Job rief, gut. Da machten sie sich auf und gingen abgezählt hinüber, 12 von Benjamin, von Sauls Sohn Esbal, und 12 von den Untertanen Davids. Jeder aber fasste mit der Hand seinen Gegner am Schopf und stieß ihm das Schwert in die Seite, so dass sie alle zugleich fielen. Da nannte man jenen Ort, Feld des Tückischen, welches bei Gibeon liegt. Und es entspann sich an jenem Tag ein überaus heftiger Kampf, aber Abner und die Leute von Israel wurden von den Untertanen Davids geschlagen. Dabei befanden sich auch die 3 Söhne der Zeruja, Job, Abisai und Asahel, Asahel aber war leichtfüßig, wie eine Gazelle auf dem Felde. Nun verfolgte Asahel Abner und stürmte hinter Abner her, ohne rechts oder links abzubiegen. Da wandte sich Abner um und rief, bist du es, Asahel? Er antwortete, ja. Da rief ihm Abner zu, biege doch nach rechts oder links ab und gehe auf einen von den Leuten los und nimm dir seine Rüstung. Aber Asahel weigerte sich von ihm abzulassen. Da rief Abner Asahel noch einmal zu, geh hinter mir weg. Wozu soll ich dich zu Boden schlagen? Wie könnte ich da deinem Bruder Job unter die Augen treten? Da er sich aber weigerte, von ihm abzulassen, stieß ihn Abner rückwärts in den Leib, dass der Speer hinten herauskam, und er da, wo er stand, tot niederstürzte. Jedermann aber, der an die Stelle kam, wo Asahel tot niedergestürzt war, blieb stehen. Job aber und Abisai verfolgten Abner und waren bei Sonnenuntergang bis Gibeat Amma gelangt, das an der Straße in der Wüste Gibeon liegt, als die Benjaminiten unter Abners Führung sich sammelten, eine geschlossenen Masse bildeten und sich auf dem Gipfel von Gibeat Amma aufstellten. Hier rief Abner Job zu, soll denn das Schwert ewig fressen? Weißt du nicht, dass schließlich Erbitterung entsteht? Wie lange soll es noch anstehen, bis du die Leute anweisest, die Verfolgung ihrer Brüder einzustellen? Job erwiderte, so wahr Jahwe lebt. Hättest du nicht gesprochen, die Leute wären insgesamt erst am Morgen von der Verfolgung abgestanden. Hierauf ließ Job in die Posaune stoßen, da machte alles Volk Halt. Gab die Verfolgung Israels auf und stellte den Kampf ein. Sodann marschierte Abner mit seinen Leuten die ganze Nacht hindurch durch die Araber, darauf setzten sie über den Jordan, durchschritten die ganze Schlucht und gelangten so nach Mahanaim. Job hingegen versammelte, nachdem er die Verfolgung Abners eingestellt hatte, sein ganzes Kriegsvolk, und es fehlten von Davids Untertanen nur 19 Mann und Asahel, während die Untertanen Davids aus Benjamin, von den Leuten Abners, 360 Mann erschlagen hatten. Asahel aber hoben sie auf und begruben ihn in seines Vaters Grab, das in Bethlehem lag. Dann marschierte Job mit seinen Leuten die ganze Nacht hindurch, bis ihnen zu Hebron der Tag anbrach.